Marshal Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, erster Vorsitzender des Verteidigungskomitees der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee, besuchte die neu gebaute Sportartikelfabrik Pyongyang. Er wurde begleitet von führenden Kadern des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Lee Chae-ryong-hae. Er hatte bereits an einer idealen Stelle das Baugrundstück der Fabrik bestimmt, den Bauplan begutachtet, für die Bauarbeit starke Kräfte der Volksarmee zur Verfügung gestellt und im vergangenen Januar am Ende des Baus dem Werk den Namen die Sportartikelfabrik Pyongyang gegeben. Kim Jong-un besichtigte das Traditionskabinett und unterstrich dabei, dass die Partei auf das Sportwesen großes Gewicht lege, um entsprechend den originellen Ideen und Absichten der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il den Sport des Landes zu entwickeln. Die Funktionäre und Arbeiter der Fabrik sollten patriotisch gesinnt hingebungsvoll arbeiten, mit dem Stolz darauf, auf wichtigen Posten für die Verwirklichung der Konzeption der Partei zur Entwicklung einer Sportnation zu sein. Beim Rundgang durch verschiedene Stationen und Stellen der Fabrik machte sich Kim Jong-un ausführlich mit dem Verlauf der Bauarbeit und Produktion mit Arten und Qualität der Waren vertraut. Er sagte wie folgt: Die Sportartikelfabrik Pyongyang ist so ordentlich gebaut, dass sich die Reviere für Produktion, Erziehung und Leben deutlich voneinander unterscheiden, damit die Belegschaft günstige Bedingungen für Arbeit und Leben haben kann. Diese Fabrik stellt verschiedene Sportartikel her, die sowohl bei den Berufssportlern als auch durchschnittlichen Jugendlichen, Kindern und Werktätigen große Nachfrage haben. Entsprechend dieser Eigenschaft ist sie mit modernen Maschinen und Anlagen rationell und komplett ausgerüstet und hat hohes Niveau in der Modernisierung und Computerisierung der Produktion und Geschäftsführung. Das ermöglicht, im Vergleich mit der Vergangenheit noch mehr Sportartikel verschiedener Arten zu produzieren. Das vorhandene strikte Güterkontrollsystem der Fabrik gewährleistet sowohl die Qualität der Waren als auch die Produktion der Sportartikel gemäß der internationalen Norm. Obwohl die Produktion erst vor weniger Zeit begonnen hat, ist das Warenlager voll mit Fußbällen, Volleybällen und Basketbällen. Das ist sehr herrlich. Strahlend lächelnd stellte Kim Jong-un fest, dass die Mission der Sportartikelfabrik Pyongyang bei der Realisierung der Konzeption der Partei zur Entwicklung der Sportnation wichtig sei. Dann legte er dem Werk die Aufgaben dafür vor, sich auf die Vermehrung der Arten der Sportartikel zu konzentrieren, unablässig die Qualität der Waren der Fabrik mit der Etikette der Songsan auf das Weltniveau zu bringen, die Qualifikation der Belegschaft zu verbessern, mit tiefem Interesse den Anteil der einheimischen Rohstoffe und Materialien zu vergrößern und mit herausragender Betriebsstrategie die Produktion zu normalisieren, zu erweitern und weiterzuentwickeln. Mit Genugtuung sagte Kim Jong-un, dass er sich nach dem Besuch in der Fabrik wohlfühle und alles ihm gefalle. Damit sei eine weitere rühmenswerte Errungenschaft für die Entwicklung der Sportnation entstanden. Unter der Führung der Partei herrschen zurzeit im ganzen Land die Atmosphäre der Wertschätzung des Sportes und ein beispielloses Sportfieber und würden unter den Sportlern große Sporterfolge erzielt. Dementsprechend die Sportartikel vom Weltniveau zu produzieren, sei eine sehr wichtige Angelegenheit. Mit dem Bau der modernen Sportartikelfabrik Pyongyang sei nun möglich geworden, den koreanischen Sportlern und Bürgern die einheimischen hochqualitativen Sportgeräte zur Verfügung zu stellen. Man solle auf jeden Fall mit eigener Kraft, Technik und Rohstoffen die Sportartikel herstellen, die für die Entwicklung des Berufssports und für Popularisierung des Sports dringend notwendig seien. Kim Jong-un schätzte es hoch, dass die baubeteiligten Armeeangehörigen die Fabrik makellos und einwandfrei errichtet haben und gab entsprechende Anweisungen für die Einweihung des Werkes. Er äußerte seine Erwartung und Überzeugung, dass die zuständigen Bereiche und die Funktionäre und Belegschaft der Fabrik im Kampf für die baldigste Entwicklung der TVIAK zu einer Sportnation ihrer ehrenvollen Mission gerecht werden.